Es war die dritte Nacht in Folge, in der in Charlotte die Menschen auf die Straßen gegangen sind, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Doch anders als gestern und vorgestern blieben die Proteste diesmal bislang friedlich. Trotzdem ist ein Todesopfer zu beklagen. Der Mann, der gestern angeschossen wurde, ist am Abend seinen Verletzungen erlegen. Dass es heute keine Ausschreitungen gab, dürfte mehrere Gründe gehabt haben. Die Bürgermeisterin verhängte ab Mitternacht eine Ausgangssperre über Charlotte und hunderte Nationalgardisten waren auf den Straßen. Es mag auch damit zu tun gehabt haben, dass die Familie von Keith Scott, der am Dienstag von der Polizei erschossen worden war, erneut zur Ruhe aufgerufen hatte. Ihr Anwalt Justin Bamberg sagte: "This family does not agree with rioting." Die Familie ist gegen Randale und dagegen, dass Unschuldige verletzt oder getötet werden. Aber sie unterstützt Bürger in ihrem Recht, ihre Wut auszudrücken. Die Familie drückte auch selber ihre Wut aus. Ihr wurden heute Videoaufnahmen gezeigt, auf denen zu sehen ist, wie Scott zu Tode kam. Die Polizei beharrt darauf, dass Scott bewaffnet war, was die Familie dementiert. Sie verlangt, das Video zu veröffentlichen. Polizeichef Kerr Putney lehnt das aber ab, mit dem Argument, es schaffe sowieso nicht mehr Klarheit. The video does not give me absolute. Das Video gibt mir keinen endgültigen Beweis, mit dem sich bestätigen ließe, dass eine Waffe auf jemanden gerichtet wird. Confirm that a person is pointing a gun. Auch die Familie erklärte, in dem Video sei nicht zu erkennen, ob Scott etwas in der Hand gehalten habe. Sie sagt aber, die Aufnahmen müssten trotzdem allen gezeigt werden. Auch die Demonstranten in Charlotte riefen immer wieder: "Release the video", veröffentlicht das Video. Sie glauben der Darstellung der Polizei nicht. In Tulsa in Oklahoma war die Lage in den letzten Tagen zwar ebenfalls angespannt, aber im Gegensatz zu Charlotte gab es dort überhaupt keine Gewalt. Jeden Tag gingen Menschen auf die Straße, um wegen des Todes von Terrence Crutcher zu demonstrieren. Crutcher war am Freitag von einer weißen Polizistin erschossen worden, die sich von ihm bedroht fühlte, obwohl er unbewaffnet war. Die Verantwortlichen haben, anders als in Charlotte, sehr schnell Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Crutcher mit erhobenen Händen von der Polizeibeamtin weg auf sein Auto zugeht, als der tödliche Schuss fällt. Das hat jetzt Konsequenzen. Ich habe entschieden, dass es gerechtfertigt ist, gegen die Polizistin Anklage wegen Totschlags zu erheben, erklärte Steve Kunzweiler, der Staatsanwalt von Tulsa County. Er betonte allerdings auch, dass die Anklage keine Vorverurteilung sein dürfe. Die Polizistin bleibe unschuldig, solange sie nicht von einem Gericht für schuldig befunden werde, sagte er.